Lektion 5. Text 4. Hast du Zeit? Mal sehen, ob die Inge heute Abend Zeit hat. Schneider, guten Tag. Hallo Inge, hier ist Matthias. Na, wie geht's? Ach Matthias, schön, dass du dich mal wieder meldest. Mir geht's gut, danke. Und dir? Fantastisch. Ich habe gerade Urlaub und bin allein zu Hause. Da komme ich endlich mal zum Arbeiten. Arbeiten im Urlaub? Was machst du denn? Lesen Sie mal. Wie bitte? Na ja, lesen Sie mal, so heißt das Buch. Ich schreibe doch ein Buch. Ach so. Und warum bist du allein? Ist Babsi nicht da? Nein, ich muss doch im Oktober fertig sein. Und da ist die Babsi allein in Urlaub gefahren. Sie macht eine Schiffsreise. Oh, eine Schiffsreise, nicht schlecht. Und du arbeitest die ganze Zeit? Können wir uns nicht mal treffen? Ja, deshalb rufe ich dich ja auch an. Wir können ja mal essen gehen oder ins Kino. Hast du heute Abend Zeit? Heute, warten mal. Heute ist Montag, nein, da kann ich nicht. Montags und mittwochs habe ich abends immer meinen Italienischkurs bei der Volkshochschule. Und nachher gehen wir immer noch zusammen in die Kneipe. Und morgen? Hast du morgen Zeit? Morgen? Nein, Dienstag ist schlecht. Am Vormittag muss ich arbeiten, am Nachmittag fahre ich mit Bernd nach Wallau ins Möbelhaus und abends spiele ich mit Bernd und Thomas Skat. Und Donnerstag? Wie wär's mit Donnerstag? Da gehe ich nachmittags in die Bibliothek, aber abends bin ich frei. Ja, das geht. Da habe ich Zeit. So um 8 kommst du zu mir und holst mich ab? Aber lass uns essen gehen, ins Restaurant. Vielleicht in den Bären. Kino finde ich nicht so gut. Ich möchte lieber ein bisschen mit dir reden. Ja, mache ich. Also dann, tschüss, bis Donnerstag. Tschüss, Matthias. Tja, erst am Donnerstag. Na, da rufe ich mal den Kurt an. Vielleicht hat der ja heute Zeit. Hallo Kurt, hier ist Matthias. Sag mal, ich möchte gerne mal wieder Tennis spielen gehen. Hast du Lust? Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich habe ja keinen Urlaub, so wie du. Ich muss ja arbeiten. Ja, ich weiß. Aber vormittags muss ich ja auch arbeiten. Ich schreibe doch... Ein Buch, ich weiß. Aber nachmittags oder abends, da hast du doch Zeit, oder? Ja. Kannst du Donnerstagabend? Nee, da gerade nicht. Da gehe ich mit Inge essen. Aber heute Abend oder Mittwochabend, da habe ich Zeit. Heute Abend möchte ich eigentlich Fernsehen. Da gibt es einen guten Film. Und am Mittwoch gehe ich mit Annette ins Theater. Aber wie wär's mit Freitagnachmittag? Freitags muss ich nur bis 2 Uhr arbeiten. Ja, in Ordnung. Freitag ist prima. Treffen wir uns um 3 am Tennisplatz. Bis dann. Wart mal. Hast du danach noch Zeit? Dann können wir ins Puff gehen. Du bist doch im Moment alleine. Babsi ist ja in Urlaub. Hast du mal was von ihr gehört? Ja, heute ist ein Brief gekommen. Klingt nicht so toll. Es ist wohl sehr langweilig. Aber das mit dem Puff finde ich gut. Dann gehen wir also am Freitagabend noch in die Disco. Sehr gut. Also bis dann. Okay. Tschüss, Matthias. Mein Gott, erst am Freitag. Hat denn niemand heute Abend Zeit? Ach ja, ich wollte doch die Tanja vom Konzert neulich mal anrufen. Die ist doch so nett. Wo habe ich denn die Nummer? Ach ja, hier. Und was sage ich zu ihr? Kino. Das ist immer gut. Tanja Bosniak? Hallo Tanja, hier ist Matthias. Oh, Matthias? Weißt du, wer ich bin? Wir kennen uns vom Konzert. Das Konzert am letzten Samstag, weißt du noch? Wir wollten doch mal zusammen ins Kino gehen. Ah, du bist das, Matthias. Ja, ins Kino gehen? Ja, was gibt es denn? Ach, im Excelsior läuft ein toller Science-Fiction-Film, die fantastische Reise oder so. Ach, weißt du, Science-Fiction, sowas gefällt mir nicht. Ja, stimmt. So toll ist das ja nun auch nicht. Aber kennst du denn schon den neuen Woody Allen? Der ist bestimmt gut. Ja, Woody Allen mag ich. Der ist immer so komisch. Hast du denn heute Abend Zeit? Nein, heute geht's nicht. Heute gehe ich mit Klaus weg, ins Puff. Hast du Donnerstag Zeit? Donnerstagabend? Nein, da muss ich arbeiten. Kannst du am Mittwoch? Mittwoch? Wart mal. Wann fängt denn der Film an? Um 9, glaube ich. Ja, um 9 Uhr. Ja, das geht. Ich gehe nämlich nachmittags mit Ute ins Schwimmbad. Aber so um 7:30 bin ich wieder zu Hause. Kommst du vorbei und holst mich ab? Ja, natürlich. Ich komme so um 8:30. Und nachher? Gehen wir nachher noch in den Weinkeller? Mal sehen. Ich weiß noch nicht. Also dann bis Mittwoch. Auf Wiedersehen, Matthias. Auf Wiedersehen, Tanja. Ich freue mich. Na, prima. Das hat ja geklappt. Tja, und heute? Was hat der Kurt gesagt? Ein guter Film? Na, dann werde ich heute Abend halt fernsehen. Das ist ja auch nicht schlecht.